Erster Ben-Hadad, der König von Aram, versammelte sein ganzes Heer und wurde dabei von 32 Königen mit ihren Pferden und Wagen unterstützt. Zweiter, er schickte Boten in die Stadt zu König Ahab von Israel, um ihm eine wichtige Nachricht zu überbringen. Dritter, er ließ ihm sagen, dass sein Silber, sein Gold sowie seine schönsten Frauen und Kinder nun dem König von Aram gehörten. Vierter, der König von Israel antwortete gehorsam, dass er und alles, was er besaß, dem König von Aram zur Verfügung stünden. Fünfter, die Boten kamen jedoch noch einmal zurück und erklärten, dass Ben-Hadad nun doch die sofortige Herausgabe aller Schätze und Personen verlangte. Sechster, er kündigte an, am nächsten Tag seine Diener zu schicken, damit sie alle Häuser nach wertvollen Dingen durchsuchen und diese mitnehmen. Siebter, da rief der König von Israel die Ältesten des Landes zusammen und erklärte ihnen, dass Ben-Hadad offensichtlich Böses plante, obwohl Ahab zuvor schon alles akzeptiert hatte. Achter, die Ältesten und das ganze Volk rieten dem König jedoch, nicht auf diese Forderungen zu hören und auf keinen Fall einzuwilligen. Neunter, daraufhin sagte Ahab den Boten, dass er die erste Forderung erfüllen würde, aber diese neue Bedingung niemals akzeptieren könne. Zehnter, Ben-Hadad drohte daraufhin, dass er Samaria so vollständig zerstören würde, dass der Staub der Stadt nicht einmal für die Hände seiner vielen Soldaten reichte. Elfter, der König von Israel antwortete mit einem Sprichwort, dass man sich nicht schon beim Anlegen der Rüstung rühmen sollte wie jemand, der sie nach dem Sieg ablegt. Zwölfter, als Ben-Hadad diese Nachricht beim Trinken mit den anderen Königen erhielt, befahl er seinen Soldaten sofort, den Angriff auf die Stadt vorzubereiten. Dreizehnter, in diesem Moment trat ein Prophet zu Ahab und versprach ihm im Namen Gottes den Sieg über das große Heer, damit er erkenne, wer der Herr ist. 14. Auf Ahabs Frage, wer den Kampf beginnen solle, antwortete der Prophet, dass die jungen Männer der Provinzführer unter Ahabs Führung anfangen müssten. 15. Ahab zählte zuerst die 232 jungen Männer der Provinzführer und danach das gesamte israelitische Heer, das aus 7000 Soldaten bestand. 16. Sie rückten am Mittag aus, während Ben-Hadad und die 32 Könige in ihren Zelten saßen und betrunken waren. 17. Zuerst zogen die jungen Männer aus, und als Ben-Hadads Speer dies meldeten, erfuhr der König, dass Männer aus Samaria kamen. 18. Er befahl seinen Leuten, sie lebendig gefangen zu nehmen, egal ob sie in friedlicher Absicht oder zum Kampf gekommen waren. 19. Sobald die jungen Männer und das restliche Heer aus der Stadt gekommen waren, begann der eigentliche Kampf. 20. Jeder Israelit tötete seinen Gegner, woraufhin die Aramäer flohen und Ben-Hadad auf einem Pferd mit seinen Reitern entkam. 21. Der König von Israel zog ebenfalls aus, erbeutete viele Pferde und Wagen und fügte den Aramäern eine schwere Niederlage zu. 22. Danach warnte der Prophet den König, dass er sich gut vorbereiten müsse, weil der König von Aram im nächsten Jahr wieder angreifen würde. 23. Die Diener des Königs von Aram behaupteten jedoch, Israels Gott sei nur ein Gott der Berge, weshalb sie in der Ebene gewinnen würden. 24. Sie rieten dem König, die 32 Könige durch erfahrene Statthalter zu ersetzen, um die militärische Führung zu verbessern. 25. Er sollte ein neues Heer aufstellen, das genauso groß wie das erste war, um die Israeliten in der Ebene sicher zu besiegen. 26. Im folgenden Jahr versammelte Ben-Hadad seine Truppen tatsächlich und zog nach Afek, um gegen Israel zu kämpfen. 27. Die Israeliten bereiteten sich ebenfalls vor und lagerten den Aramäern gegenüber, obwohl sie im Vergleich zum riesigen gegnerischen Heer nur wie zwei kleine Ziegenherden wirkten. 28. Ein Gottesmann sagte zu Ahab, dass Gott den Sieg schenken würde, weil die Aramäer ihn fälschlicherweise nur für einen Gott der Berge hielten. 29. Nach 7 Tagen begann die Schlacht, in der die Israeliten an einem einzigen Tag 100.000 aramäische Soldaten töteten. 30. Die Überlebenden flohen nach Afek, wo die Stadtmauer einstürzte und viele Männer begrub, während Ben-Hadad sich in einem inneren Zimmer versteckte. 31. Seine Diener schlugen vor, in Trauerkleidung zum König von Israel zu gehen, da die israelitischen Könige als barmherzig bekannt waren. 32. Sie gingen in Sackgewändern und mit Seilen um den Kopf zu Ahab und baten um Gnade für Ben-Hadad, den sie seinen Diener nannten. 33. Die Männer deuteten Ahabs freundliche Antwort als gutes Zeichen und brachten Ben-Hadad zu ihm, der sogar auf Ahabs Wagen steigen dürfte. 34. Ben-Hadad versprach, die eroberten Städte zurückzugeben und Handelsplätze in Damaskus zu erlauben, woraufhin Ahab ihn nach einem Vertrag freiließ. 35. Ein Prophet forderte einen anderen Mann im Auftrag Gottes auf, ihn zu schlagen, aber der Mann weigerte sich, ihn zu verletzen. 36. Der Prophet kündigte an, dass der Mann wegen seines Ungehorsams von einem Löwen getötet würde, was kurz darauf auch geschah. 37. Danach fand der Prophet einen anderen Mann, der ihn auf seine Bitte hinschlug und ihn dabei verwundete. 38. Der Prophet verkleidete sich mit einer Binde über den Augen und wartete am Weg auf den König von Israel, um unerkannt zu bleiben. 39. Als der König vorbeikam, erzählte der Prophet eine Geschichte über einen Gefangenen, den er verloren hatte und für den er nun mit seinem Leben haften sollte. 40. Da der Gefangene entkommen war, während der Prophet beschäftigt war, bestätigte der König, dass der Prophet die Strafe selbst gewählt habe. 41. Sofort nahm der Prophet die Binde ab und der König erkannte, dass er einer der Propheten Gottes war. 42. Der Prophet erklärte Ahab, dass er nun mit seinem Leben und seinem Volk für das Leben Ben-Hadads bezahlen müsse, weil er ihn freigelassen habe. 43. Der König von Israel kehrte daraufhin schlecht gelaunt und zornig in seinen Palast nach Samaria zurück.